Jetzt hast du es geschafft, endlich an der Macht sein. Jetzt kannst du allen zeigen, was es heißt, ein Amt zu führen. Länder und Verfassung und Gebühren. Doch du hast dir da was alles ausgedacht und überall kam Rast angebracht. Aus Angst um die eigene Sicherheit hältst du dir so das Volk vom Leib. Der transparente Mensch ist ein lange ersehntes Ziel. Das Kampf ohne Probleme, die Menschen aufs Spiel. Und alle Kontrolle durch den Überwachungsstaat, bis der Bürger am Ende keine Rechte mehr hat. Getan wird das Ganze als Antiterrorpakt. Somit habt ihr nach einer Weile jeden Widerstand geknackt. Doch wir haben das Spiel längst durchschaut, haben längst schon Barrikaden gebaut. Auf die Straße seid bereit, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Wenn es sein muss mit Gewalt, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Halt euch, Schäuble vom Leid. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Überwacht denn nur den Überwachungsstaat? Da ist niemand, der die Kontrolle hat. Die absolute Macht lege in der Stadt. Das Land hat sie uns in 84 wieder erkannt. Und wenn du sagst, ja nichts getan, dann braucht auch keine Angst zu haben. Dann sag ich dir, denk doch mal nach, es ändert sich Tag für Tag. Ihr werdet nach sich ruhig schlafen können, weil morgens eure Autos brennen. Ihr habt uns nicht geglaubt. Ihr werdet sehen und verstehen, für was wir fähig sein können, wenn ihr uns die Freiheit raubt. Der Widerstand ist da und gut organisiert. Gegen euch euer System und was ihr repräsentiert. Denn wir haben das Spiel längst durchschaut, haben längst schon Barrikaden gebaut. Auf die Straßen seid bereit, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Wenn es sein muss mit Gewalt, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Wenn euch Schäuble vom Leib. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Seid bereit, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Auf die Straßen seid bereit, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Auf die Straßen seid bereit.